Hier sind die aktuellen Themen. Mehr Geld für Feuerwehren, Eisbahn mit Verzögerung und VC Damen verlieren Heimspiel. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Philipp Kessler. Guten Morgen. Am Samstag waren Flüchtlinge und ihre Betreuer ins Jugendzentrum Hoya eingeladen. Der Unterstützerkreis Brot und Salz hatte einen Kennenlernnachmittag organisiert. Ziel der Veranstaltung war es, alle in der Samtgemeinde Hoya untergebrachten Flüchtlinge mit allen ehrenamtlichen Betreuern und Paten zusammenkommen zu lassen. Die Stadt Nienburg zahlt ehrenamtlichen Mitarbeitern der Feuerwehr einen höheren Entschädigungssatz. Dies wurde nun im Stadtrat beschlossen. Die neue Regelung gilt ab dem 1. Januar 2016 und umfasst eine zusätzliche Summe von 7.600 Euro. Stadtratsmitglied und FDP-Chef Heiner Werner sah diesen Beschluss als dringend notwendig. Wenn Sie sehen, was da an Stunden geleistet wird und was man an Aufwandsentschädigung bekommt, das steht noch nicht mal im richtigen Verhältnis. Und wenn wir eine Berufsfeuerwehr hätten, dann könnten wir es im Prinzip gar nicht mehr bezahlen. Insofern denke ich, ist es mehr als recht, nach so vielen Jahren die Ehrenamtsbezahlung bzw. Vergütung oben nach oben hin anzugleichen bzw. nach oben hin zu bringen. Und ich denke auch, das ist eine notwendige Anerkennung für die Feuerwehr und die geleistete Arbeit. Der neue Weihnachtsmarkt auf dem Nienburger Kirchplatz muss voraussichtlich bis zum 2. Dezember ohne Eisbahn auskommen. Grund für die Verzögerung sind nach Aussage des Betreibers Lieferschwierigkeiten beim Holz für die Unterkonstruktion. Die Eisbahn wird eine Größe von 10x15 Meter haben und bis Anfang Januar aufgebaut bleiben. Und wir kommen noch zum Sport. Am Sonntagnachmittag verloren die VC-Damen ihr zweites Heimspiel der laufenden Volleyballsaison mit 1:3. Die Gäste der SG Langenfeld waren in fast allen Belangen den Nienburgerinnen um Co-Trainer Torben Kessler überlegen. Das heutige Spiel, ne, eigentlich abwischen und weitermachen. Ab morgen im Training wieder. Es fehlte komplett die Präsenz auf dem Feld, davon, wo wir eigentlich leben, gerade im Heimspiel, die Emotion. Ja, wir hatten da überhaupt gar keinen Zugriff drauf. Der VC steht aktuell auf dem 7. Rang der 10 Plätze in der 3. Volleyball-Liga West. Das waren die aktuellen Themen aus Nienburg und dem Landkreis.